Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ja. Also Kindesmund tut Wahrheit kund und Moment. Heute beim Einkaufen, da war wohl, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Mädel mit einem anderen Mädel und die hatten beide ihre Kinder dabei. Und auf einmal sagt das eine Kind zu dem anderen: Du, Mama hat ihre Tage. Und die Frau tut das Mädel total, ja, rot nicht, aber du, das geht ja keinen etwas an. Ne? Also, ich habe das so getan, als ob ich es nicht gehört habe. Aber, ach, also. Schon lustig. Wir haben morgen Stadtfest. Es fängt Stadtfest an hier in Oldenburg und sollen, ich weiß nicht, 70 oder 80, ich meine 80 Bands spielen hier und es werden über 300.000 Leute erwartet und naja, aber ich denke mal. Ich denke mal, das Wetter wird beschissen. Obwohl, also heute, das war eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Sonne, Regen, Platzregen und also heute war kein schönes Wetter. Heute ist eigentlich, Moment. Eigentlich Blutmond, nicht, was nicht Blutmond, Blumond. Und heute soll ein blauer Mond zu sehen sein, aber nicht hier in Niedersachsen. Das ist nämlich alles total bewölkt und bald laufen. Du, weißt du was? Mama hat ihre Tage. Was Kinder doch so alles aufschnappen, ne? Also schon sehr merkwürdig und ja, ich versuche jetzt was zu schlafen. In letzter Zeit, oder komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon nochmal. Die letzten Tage habe ich eigentlich relativ gut durchgeschlafen bis morgens früh und ich werde ja immer tausendmal wach und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht wieder meine Porno-Stimme bekomme hier. Ich möchte morgen zum Sport und Samstag auch und ja, Sonntag ist meine kleine Süße wieder bei mir und bis jetzt war immer die letzten Jahre Stadtfest eigentlich scheiße. War eigentlich immer nur ein Tag, wo man auch hingehen konnte. Aber das ist mir zu voll, Leute. Das ist mir zu voll. Vor allen Dingen, ja, wenn, dann fahre ich mit dem Fahrrad und dann stelle ich das Fahrrad irgendwo außerhalb ab, damit es nicht geklaut wird. Aber ich möchte mir ja dann auch ein Bierchen trinken oder auch ein paar mehr und dann mit dem Taxi zurück. Ja, das ist alles unnützes Geld. Und Moment. Deshalb. Ich werde es morgen ja sehen, wenn ich zum Sport fahre, hey, mit dem Fahrrad. Wo was aufgebaut ist. Und es soll morgen laut Wetter-App 20 Grad, nee, 3 Grad wärmer werden als heute. Oder sowas in der Art. Auf jeden Fall 23 Grad soll es morgen werden. Obwohl, die hatten wir heute auch. Also bei dem Regen ist eigentlich auch immer noch relativ warm. Aber das war kein schöner Sommer. Und naja, wollte ich nur mal loswerden. Mama hatte ihre Tage. Kindesmund tut Wahrheit kund. So, ich versuche jetzt was zu schlafen und ja. Gibt es noch was Neues? Ja, mein Nachbar hat schon wieder die Türe eingetreten und alles sehr konfus hier in dem Haus im Moment. Die Tonnen werden nicht rausgestellt und alles so Geringverdiener, Fruchtfliegenbestäuber. So, ich bin jetzt raus und in diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt. Euer aller Stadt. Mama hat ihre Tage.